Das letzte Duell. Schiene nicht mehr lange halten. Wenn wir in den Wald stürzen, sind wir verloren. Myxin, dort, ein See. Bist du verrückt? Du hast ja keine Ahnung, was uns dort erwartet. Das ist unsere einzige Chance, den Absturz zu überleben. Mein Gott, wir werden immer schneller. Schützt eure Köpfe. Unter mir. Bill, alles in Ordnung? Ja, ich glaube schon. Was ist mit Jane? Sie ist ohnmächtig. Sie blutet. Das ist nichts weiter. Komm, wir müssen sie raustragen. Wer weiß, wie lange die Kiste noch schwimmt. Du hast recht. Nimm ihre Beine. Wir haben Glück, dass der Hubschrauber auf der linken Seite liegt. Ja, die offene Schiebetür ist eine ideale Luke. Steig nach draußen und greif unter ihre Arme. In Ordnung, warte. So, jetzt. Ja. Gut so. Ich hab sie. Pass auf, dass sie nicht ins Wasser rutscht. Keine Sorge, Myxin. Hier, meine Hand. Danke. Was meinst du? Wie weit ist es bis zum Ufer? 20, vielleicht 30 Yards. Das müsste zu schaffen sein. Ach ja? Na, dann schau mal nach oben. Verdammt. Da ist immer noch einer dieser Flugsaurier. Wenn wir im Wasser schwimmen, sind wir leichte Beute für ihn. Dieser Riesenvogel umkreist uns, als wären wir Aas. Kannst du ihn nicht mit deiner Magie ausschalten? Ich habe es dir doch schon erklärt. Dies ist das Reich des schwarzen Todes. Hier kann ich meine Kräfte nicht richtig entfalten. Dann müssen wir das Biest anders loswerden. Was hast du vor? Moment, Myxin. Bin gleich wieder bei dir. Bill, er kommt näher. Immer mit der Ruhe. Hier. Mal sehen, was der Vogel dazu sagt. Achtung, Bill. Jetzt! Ja. Er lebt noch. Ja, aber er kann uns nicht mehr gefährlich werden. Es ist eine Frage der Zeit, bis er untergeht und... Vorsicht, Bill! Mein Gott! Was ist das? Eine Seeschlange. Komm, wir müssen an Land, solange das Monster beschäftigt ist. Das schaffen wir nie. Mit Jane im Schlepptau sind wir zu langsam. Willst du sie hier lassen? Nein, ich... Dann lass es uns versuchen. Los jetzt! Was ist denn, John? Bist du überrascht, mich zu sehen? Überrascht? Na, was glaubst du denn? Ich meine, ich war dabei, als der schwarze Tod dich umgebracht hat. Ich habe um dich getrauert. Wir alle haben um dich getrauert. Und jetzt stehst du plötzlich vor mir. Das sollte dich doch eigentlich freuen. Was ist passiert, Karin? Wer hat dich zurückgeholt? Oder bist du vielleicht gar nicht gestorben? Oh doch, John. Direkt nach meiner Hochzeit mit Will. Ich erinnere mich genau, wie sich meine Seele vom Körper löste, wie ich unsichtbar über euch schwebte und eure unfassbare Trauer spürte. Ich wollte zurück, doch ich konnte nicht. Das Herz hatte aufgehört zu schlagen. Mein Geist fand keinen Halt mehr in der toten Hülle. So entfernte ich mich von euch, schwebte auf ein strahlendes Licht zu, in dem es keinen Schmerz mehr geben würde. Doch dann riss mich etwas weg. Der schwarze Tod bemächtigte sich meiner Seele, die unendlich litt. Mein Gott, Karin, es tut mir ja so leid, ich... Nein, mir tut es leid, denn die Wahrheit wird dich sicher erschrecken. Was für eine Wahrheit? Du bist so unwissend. Hast du dich denn niemals gefragt, warum es in dem Licht keinen Schmerz, keinen Hass und kein Leid mehr gibt? Das brauche ich mich nicht zu fragen. Eines Tages... Hinter dem Licht wartet das Nichts. Was? Die Seelen tauchen ein in die ewige Leere. Nein. Es gibt dort kein Gefühl mehr, kein Leben. Du lügst. Das Licht ist eine Täuschung. Nein. Und der schwarze Tod hat mich vor diesem grausamen Schicksal bewahrt. Er lehrte mich, den Schmerz zu vergessen. Er zeigte mir die Herrlichkeit der dunklen Seite. Was redest du nur? John, meine Liebe zu Will war ungeheuer groß. Aber Liebe führt in die absolute Einsamkeit. Früher oder später musst du akzeptieren, dass Tod und Zerstörung die einzigen Konstanten im Diesseits bilden. Niemals! Traust du denn deinen eigenen Augen nicht? Ich bin wieder da. Das Licht hätte mich verschluckt, mich vernichtet. So aber existiere ich wieder. An der Seite eines Dämons. Ja, der Meister wird Großes vollbringen. Er wird die Menschheit ins Verderben stürzen. Du verstehst nicht, welche Macht, welche schöpferische Kraft dahinter steckt, frei von jeder ethischen Gesinnung handeln zu können. Menschen zu töten oder sie zu brechen, um sie nach deinem Willen neu zu formen. Du bist nicht mehr Karin Malmann. Du bist eine Marionette des Bösen. Lass den Bumerang stecken. Ich will nicht mit dir kämpfen. Ach nein? Warum sollte ich dir glauben? Weil meine Aufgabe so gut wie erfüllt ist. Du bist mir in die Falle gegangen. Dir? Ich habe Rod Huxley ein Bild von mir zugespielt. Ich habe ihn dazu gebracht, dich aufzusuchen und herzulocken. Wir wussten, dass du alles tun würdest, um das Buch der grausamen Träume zu bekommen. Aber dass mir der Seher einige Seiten aus dem Buch geben würde, damit habt ihr wohl nicht gerechnet, oder? Du wirst trotzdem verlieren. Der Meister ist zu stark. Und jetzt mach dich bereit, mit mir in sein Reich zu kommen. Was ist, wenn ich Nein sage? Ah, du willst kneifen? Und am Tod deiner Freunde schuld sein? Offensichtlich hast du keine Ahnung, wer sich bereits auf dem Friedhof am Ende der Welt befindet. Dann klär mich mal auf. Sir James? Und meinen, Ex hast du ja bereits im Würfel des Unheils gesehen. Wer noch? Wie wäre es mit Jane und Bill? Oh nein. Myxin ist ebenfalls bei ihnen. Myxin? Er konnte der Versuchung nicht widerstehen, dem Sinclair-Team beim Endkampf zur Seite zu stehen. Damit hat er sich selbst zum Tode verurteilt. Was ist mit Zuko? Er ist uns leider entwischt. Aber mach dir keine Hoffnung. Der Meister kümmert sich gerade persönlich um ihn. Montag, 8.44 Uhr, auf der Landstraße zwischen Altenau und Bad Harzburg, Deutschland. Hey, halten Sie an! Danke, dass Sie angehalten haben. Wo soll's denn hingehen? Nach England. Ich meine, zum nächsten Flughafen. Von mir aus auch nur bis zur nächsten Stadt. Na, in Ordnung. Steigen Sie ein. Danke. Wo fahren Sie denn hin? Nach Goslar. Goslar? Gibt's da auch sowas wie einen Bahnhof? Aber sicher. Von da aus kommen Sie leicht nach Hannover. Ein Glück. Ich dachte schon, ich würde nie mehr aus dieser entlegenen Gegend rauskommen. Mein Name ist Zuko. Und ich heiße Helmut. Helmut Reller. Ein gewaltiges, messerscharfes Sensenblatt hatte sich durch das Dach des Wagens in den Kopf des ahnungslosen Fahrers gebohrt. Zuko reagierte sofort, riss die Beifahrertür auf und warf sich aus dem fahrenden Wagen. Eine Sekunde später krachte das Fahrzeug mit voller Wucht gegen einen Baum. Der Chinese sprang auf, wollte dem Fahrer zu Hilfe eilen, als plötzlich ein riesiger Schatten über ihm auftauchte. Was zum... Wir schaffen es. Nur noch ein paar Yards. Verdammte! Was ist? Die Schlange ist fertig mit dem Vogel. Jetzt kommt sie auf uns zu. Pech für sie. Wir sind am Ufer. Ja. Ach, schnell. Wir müssen Jane weiter aufs Land ziehen. Das wäre geschafft. In dieser Welt fühle ich mich hilflos wie ein kleines Kind. Das macht dich gleich viel sympathischer. Sieh mal, die Schlange schwimmt immer noch in unsere Richtung. Und? Soll sie doch. Hol mich, wenn du kannst, du dämlicher Otter. Das Ding hat Beine! Ach du Scheiße! Die Kugeln treiben sie zurück! Achtung, Handgranate! Was? 22, 23, Deckung! Oh Mann, das war haarscharf, Myxin. Ja, wir müssen aufpassen, dass uns die Munition nicht frühzeitig ausgeht. Bis zum Friedhof ist es noch ein ganzes Stück. Wie weit? Ein paar Stunden Fußmarsch bestimmt. Dann sollten wir unsere Ausrüstung überprüfen. Ich habe noch die MP und drei Handgranaten. Und du? Eine Magnum. Mehr nicht? Tut mir leid. Na, das sind ja tolle Aussichten. Ich schlage vor, du schwimmst zurück zum Hubschrauber und holst noch ein paar Waffen. Ich soll was? In der Zwischenzeit passe ich auf Jane auf. Aber lass deine MP hier. Für den Fall, dass du ertrinkst. Sag mal, hast du noch alle an der Waffel? Ich gehe doch nicht freiwillig zurück in dieses Drecksloch. Wer weiß, was da noch drin rumschwimmt. Was soll das? Warum kicherst du so blöd? Du nimmst mich auf den Arm, oder? Ach, ihr Menschen seid so leichtgläubig. Oh, du hast wirklich ein seltsames Timing für solche Scherze. Sag mir lieber, was wir jetzt machen sollen. Nun, wir könnten etwas Verstärkung gebrauchen. Bin für alle Vorschläge zu haben. Oh. Jane! Oh, mein Gott. Nicht so hastig. Du hast eine ganz schöne Beule abgekriegt. Oh, das merke ich. Ist dir übel? Nicht wirklich. Mach dir keine Sorgen. Wir sind mit dem Helikopter in den See gestürzt. Erinnerst du dich? Ja, ich sah bereits mein Leben an mir vorbeiziehen. Kannst du aufstehen? Ein Versuch ist es wert. Komm, ich helfe dir. Und? Alles klar. Ich kann laufen. Gut. Myxin meinte, dass wir noch eine Weile brauchen, bis... Was ist? Myxin? Myxin, was machst du da? Er scheint zu meditieren. Hey Mann, für sowas haben wir jetzt keine Zeit. Wir müssen weiter. Der Magier hatte sich auf den Boden gesetzt und die Beine gekreuzt. Seine Gedanken waren auf eine ferne Welt fixiert. Ein Zwischenreich, in dem seine Helfer ungeduldig darauf warteten, mit ihm in Kontakt zu treten. Doch er spürte Widerstand. Eine magische Barriere, mit der der schwarze Tod sein Reich schützte. Myxin versuchte, die Sperre zu durchbrechen, konzentrierte sich so stark, dass er die Welt um ihn herum nicht mehr wahrnahm. Sein kleiner Körper begann zu zittern, die Haut schimmerte dunkelgrün. Und plötzlich empfing er einen Gedankenimpuls. Du hast uns gerufen, Meister. Ja, Goran, es ist soweit. Die letzte große Schlacht steht unmittelbar bevor. Was sollen wir tun? Die Grenzen sind durchlässig geworden. Überwindet sie, auf dass wir gemeinsam unser Schicksal erfüllen werden. Endlich, Meister. Endlich werden wir den schwarzen Tod vernichten. Oder für immer untergehen. Geht es so? Ja, ich kann den Arm sogar bewegen. Übertreiben Sie es nicht. Die Fleischwunde ist ziemlich tief. Sie haben Glück, dass Ihnen der Rabe keine Sehnen oder Knochen zertrümmert hat. Es fällt mir schwer, bei dieser Verletzung noch von Glück zu reden. Ich habe immer noch nicht verstanden, was genau vorhin passiert ist. Der Rabe hat Sie gerufen? Nein, nicht der Rabe. Es war meine Frau. Ich hatte den Eindruck, als wenn sie für einen Moment... Wie soll ich sagen, sie... Sie ist in den Raben gefahren. Aber Ihre Frau ist doch tot. Es war ihr Geist. Er hatte schon einmal Kontakt zu mir aufgenommen, in meiner Wohnung in Wiesbaden. Aber warum lockt sie der Geist ihrer Frau in eine Falle? Nicht in eine Falle. Sie wollte mich warnen. Glauben Sie mir, Karin würde niemals zulassen, dass mir etwas zustößt. Will, was ist, wenn es gar nicht Ihre Frau war? Es war Karin. Glauben Sie mir doch. Das wird ja immer verrückter. Hey Leute, wir haben nicht mehr viel Wasser. Ohne Wasser ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir hier elendig zugrunde gehen. Verlieren Sie nicht die Geduld, John wird kommen. Solange er nicht in dem Grab liegt, haben wir noch eine Chance. Vielleicht ist das Grab nur eine Täuschung, um uns zu demoralisieren. Nein, Dämonen gehen nicht so subtil vor, glauben Sie mir. Wenn John etwas zugestoßen wäre... Ah! Da! Das Skelett ist wieder da! Verdammt! Ich krieg noch mal einen Herzschlag. Na, gehen euch langsam die Nerven durch. Ich werde diesen Bastard... Nicht, Will! Sie haben keine Chance gegen dieses Ungeheuer! Lassen Sie mich los! Lassen Sie mich! Dieses Ding doch... hat meine Frau umgebracht! Seien Sie vernünftig, Mallmann! Er wird Sie töten! Wenn du nur wüsstest, wie stark die Schmerzen waren, die ich deiner Frau zugefügt habe! Du Stück Dreck! Will! Nicht! Ich kann ihn nicht mehr lange halten! Lass mich! So bleiben Sie doch ruhig! Halt! Ich muss... Nicht! Ihr Narren! Was kämpft ihr um sein Leben? Wo ihr noch alle so gut wie tot seid. Ich verspreche euch, in spätestens 2 Stunden werdet ihr nur noch das Brechen eurer Knochen hören. bevor ihr mit euren letzten Atemzügen den Staub zu meinen Füßen aufwirbelt. Er ist weg. Oh mein Gott. Arthur, so langsam bekomme ich eine Scheißangst. Ihr könnt mich jetzt loslassen. Haben Sie sich denn wieder im Griff? Ja doch, lasst mich. Jetzt wissen wir wenigstens, woran wir sind. Hören Sie, der schwarze Tod will, dass wir die Hoffnung aufgeben. Sparen Sie sich Ihre Predigten, wir sind verloren. Begreifen Sie das endlich. Hey, seht mal da, wo das Skelett gestanden hat. Dort liegt jemand. Mein Gott, das ist doch... Zuko! Myxin, was ist denn nur los mit dir? Er hört dich nicht. Er ist in einer Art Trance. Na toll. Und was sollen wir jetzt machen? Oh-oh. In diesem Dschungel scheint es von Sauriern nur so zu wimmeln. Glaubst du, Kugeln können etwas gegen diese Riesenviecher ausrichten? Nicht wirklich. Außerdem habe ich kaum noch Munition. Wie beruhigend. Das klang schon viel näher. Verdammt, jetzt reicht's mir aber langsam. Myxin, werd endlich wach! Bill, da kommt was aus dem Dschungel. Myxin! Scheiße! Was ist das? Ein Dinosaurier. Das weiß ich selber. Ist das ein Fleisch- oder ein Pflanzenfresser? Er hat Ähnlichkeit mit einem Nashorn. Nashörner sind Pflanzenfresser. Da brauchst du ja keine Angst mehr zu haben. Warum habe ich dann immer noch Angst? Ah! Er bewegt sich! Nicht schießen, Bill! Er zieht sich zurück, siehst du? Ich dachte schon, es wäre aus. Wie sollen wir das schaffen, Bill? Ich meine, dieser Dschungel ist brandgefährlich. Vom schwarzen Tod ganz zu schweigen. Verlasst euch auf mich! Mann! Myxin, hast du mich erschreckt? Wir sind nicht länger auf uns allein gestellt. Hilfe ist bereits unterwegs. Deine Armee? Ja, die schwarzen Vampire. Schwarze Vampire? Es sind mächtige Wesen, gute Kämpfer. In den Dimensionen des Grauens werden sie ebenso gefürchtet wie die Leibgarde des schwarzen Todes. Ich habe noch nie etwas von ihnen gehört. Sie haben die Erde nur selten besucht. Das Licht schreckt sie ab. Außerdem ernähren sie sich von Dämonenblut. Das heißt, sie lassen Menschen in Ruhe? Nein, sie töten alles, was lebt. Doch ich bin ihr Herr. Wenn ich es ihnen befehle, stellen sie sich gegen ihren Trieb und kämpfen an eurer Seite. Moment mal. Wenn deine Armee so stark ist, wer garantiert uns dann, dass wir nicht das nächste Angriffsziel werden, sollten wir den schwarzen Tod besiegen? Hast du so wenig Vertrauen zu mir? Mit Vertrauen hat das nichts zu tun. Ich muss wissen, wie du zu uns stehst. Mach dir keine Sorgen, Connolly. Wenn wir die Schlacht gewinnen, werde ich mich mit den schwarzen Vampiren in mein Reich zurückziehen. Wann werden die Vampire hier sein? In 1-2 Stunden. Bis dahin sind wir auf uns allein gestellt. Dann sollten wir keine Zeit verlieren. In welche Richtung müssen wir gehen? Der Friedhof liegt dort hinten am Fuße des Berges. Seht ihr? Ein hässliches Stück Felsen. Ich kann nur hoffen, dass uns auf dem Weg nicht zu viele von diesen Ungeheuern begegnen. Es wird schon nicht so schlimm werden. Ganz bestimmt nicht. Hier, trinken Sie. Mann, deine Wange ist aber ganz schön angeschwollen. Ja, Mist. Mir fehlt ein Backenzahn. Wenn das alles ist. Sie sagten vorhin, Sie hätten mit London telefoniert. Ja, ganz Scotland Yard steht ihretwegen Kopf. Das kann ich mir denken. Hast du herausgefunden, was mit John passiert ist? Nein, auch Bill und Jane hatten nichts von ihm gehört. Ich nahm an, die Hexen hätten ihn bereits hergebracht. Dann ist er ihnen entkommen. Gut möglich. Ich hab das Warten auf euren Sinclair so satt. Hey, Art. Bleib locker, ja? Warum sollte ich? Jede Sekunde bringt uns unserem eigenen Tod näher. Er hat recht. Wir müssen so schnell wie möglich von hier verschwinden. Das können wir nicht. Der Rabe dort bewacht uns. Ein Vogel? Er ist ungeheuer stark. Ich selbst habe gesehen, wie er einen Tyrannosaurus vertrieben hat. Ach ja? Bin gespannt, ob er auch damit fertig wird. Nicht, Zuko! Mein Gott, Zuko, Sie sind ja bewaffnet. Was ist los? Warum soll ich nicht auf den Vogel schießen? In dem Raben steckt der Geist von Karin. Von wem? Bitte, Zuko, du darfst dem Raben nichts tun. Haben Sie noch andere Waffen? Ja, die Dämonenpeitsche. Hier. Ha, was wollen Sie denn damit? Den Raben verprügeln? Spotten Sie nicht über Dinge, von denen Sie nichts verstehen. Diese Peitsche ist etwas Besonderes. Stimmt das, Mr. Zuko? Ja, sie besteht aus der Haut eines Dämons. Ein Schlag und der Rabe ist erledigt. Ist das Ihr Ernst? Allerdings. Oh, worauf warten wir dann noch? Los, vernichten Sie das Biest! Nein, ihr dürft dem Raben nichts tun, ihr müsst... Leute, spürt ihr das auch? Die Erde zittert. Gott, was passiert denn jetzt wieder? Dort, der Grabstein, er bewegt sich! Zur Seite, Sir James, er fällt genau in Ihre Richtung! Ja, ich... Vorsicht! Das hört ja gar nicht mehr auf! Oh mein Gott! Der ganze Friedhof war plötzlich in Bewegung geraten. Überall auf den Gräbern wölbte sich der Boden nach außen. Eine Grabplatte nach der anderen kippte um. Steine, Dreck und Geröll fielen zur Seite. Und dann entstieg das erste Monster der aufgebrochenen Erde. Das gibt es doch nicht! Ich halte das nicht mehr aus! Reißen Sie sich zusammen, Mann! Aber das ist teufelswert! Die Männer beobachteten mit weit aufgerissenen Augen das ebenso erschreckende wie faszinierende Schauspiel. Eine riesige, pechschwarze Knochenhand hatte sich aus der feuchten Erde des Grabes geschoben und tastete suchend den Boden ab. Ein Arm folgte, dann der knöcherne Brustkorb. Ein schwarzes, gut 3 Meter großes Skelett stieg aus der Öffnung. In Krumen fiel die Erde von den Knochen. Und der dämonisch grinsende Totenschädel mit den rot leuchtenden Augen wurde blank. Auch aus den anderen Öffnungen erhoben sich Skelette. Sie bauten sich vor den verwüsteten Gräbern auf und starrten auf die verängstigten Männer herab, als warteten sie auf ein Zeichen, über die Gefangenen herfallen zu dürfen. Mein Gott, das sind ja über 20. Ob die was von uns wollen? Was glauben Sie denn? Die Skelette sind gekommen, uns zu holen. Art! Nein, lass mich! Ich bleibe bestimmt nicht hier sitzen und warte auf meinen Tod. Halten Sie endlich Ihre Klappe. Denken Sie, wir hätten keine Angst. Ich will hier weg. Arthur, bleib hier. Der ist ja völlig durchgedreht. Um Gottes Willen, unternehmen Sie etwas. Der Rabe wird ihn töten. Da, er fliegt auf ihn zu. Na, warte. Nein. Mit einer blitzartigen Bewegung hatte Will die Beretta an sich gerissen und zielte nun mit zitternden Händen auf den völlig verdutzten Chinesen. Verdammt, Will, was soll das? Nimm die Waffe runter! Du darfst dir nicht wehtun! Mein Gott, der Rabe bringt ihn um! Will, das da ist nicht Karin, sondern ein Monster! Niemand rührt sich! Lass die Peitsche stecken! Aber ich muss dem Mann helfen! Keinen Schritt weiter, oder ich schieße! Wie du willst, dann erschieß mich! Zuko! Ich warne dich ein letztes Mal! Bleib stehen! Um Gottes Willen, nehmen Sie die Waffe runter! Er hat es nicht anders gewollt! Will nicht! Stirb, Zuko! Es kommt mehr! Ich kann nicht mehr lange! Schmeiß eine Handgranate, Will! Das ist unsere letzte! Scheiß drauf, tu was! Wie ihr wollt! 21, 22, ja! Oh Mann, das hält ja kein Mensch aus. Der wievielte Dino war das jetzt? 2 sind wir davongerannt. Und 3 haben wir mit Granaten ausgeschaltet. Was hast du vorhin noch gesagt, Maxine? Es wird schon nicht so schlimm werden. Woher soll ich wissen, dass euch die Rennerei so viel ausmacht? 1 ist jedenfalls sicher. Wenn uns noch so ein Untier begegnet, sind wir geliefert. Das wird nicht passieren, Bill. Wir sind so gut wie da. Ja, die Strecke müssen wir in Rekordzeit zurückgelegt haben. Ich kann die Spannung bereits fühlen. Der schwarze Tod hat damit begonnen, seine Truppen zu mobilisieren. Oh, warte. Es dauert nicht mehr lange, bis der Kampf beginnt. Kommt, wir werden gebraucht. Sie gingen weiter, vorsichtiger als zuvor. Das meterhohe Farnkraut wurde lichter und auch das Unterholz war längst nicht mehr so verfilzt. Rauchschwaden stiegen nun aus winzigen Rissen im Boden empor. Je näher sie dem Berg kamen, desto stickiger wurde die Luft. Und der Urwald schien plötzlich den Geruch von Schwefel und Tod angenommen zu haben. Der Friedhof muss jeden Moment vor uns auftauchen. Wo bleiben deine Vampire, Maxine? Sie sind auf dem Weg. Und was machen wir bis dahin? Du hast doch immer noch deine Beretta, Bill. Was denn? Soll ich mit Silberkugeln gegen den schwarzen Tod kämpfen? Da schieße ich mich lieber selbst. Was war das? Das kam von da drüben. Los, kommt! Da vorne ist eine Lichtung. Das ist der Friedhof. Seht mal, da sind Menschen! Mein Gott, was... Jane blieben die letzten Worte im Halse stecken. Fassungslos starrte sie auf eine Szenerie des Schreckens. Und auch Bill konnte nicht glauben, was er sah. Ein riesiger Rabe hackte brutal auf einen wehrlos am Boden liegenden Mann ein, während Will Malmann mit einer Waffe auf Zuko zielte. Der Reporter versuchte erst gar nicht, die Zusammenhänge zu verstehen. Instinktiv griff er nach seiner Beretta und schoss auf den pechschwarzen Vogel. Die Kugel war in den Bauch des Raben gefahren und schien ihn von innen zu verbrennen. Verzweifelt wehrte sich das Untier gegen sein Schicksal, warf sich von einer Seite zur anderen. Doch schon drangen Rauchschwaden aus dem dünnen Körper, die dem bleigrauen Himmel entgegenstiegen. Mit einem heulenden Klagelaut zerfiel der Rabe. Zurück blieb nur ein Häufchen Asche, auf das ein völlig erschütterter Will Malmann mit schockgeweiteten Augen starrte. Wie in Zeitlupe ließ er den Arm mit der Beretta sinken und sackte in die Knie. Gott sei Dank. Zuko, sehen Sie nach Arthur. Ich gehe mit ihm. Ja! Hey, Arthur, können Sie mich hören? Oh nein. Was ist? Sehen Sie, er hat überall am Körper tiefe Fleischwunden. Hier, in dieser Tasche ist Verbandszeug. Vielleicht können wir... Hey, was ist... Warum tun Sie nichts? Sven, er wird es nicht schaffen. Die Aorta ist durchtrennt. Selbst in einem Krankenhaus hätte er kaum noch eine Chance. Aber wir können ihn doch nicht einfach so sterben lassen. Es tut mir leid, Sven. Vielleicht kann ich ihm helfen. Myxin! Geh zur Seite. Meine Magie wirkt in diesem Reich nur sehr begrenzt. Aber möglicherweise reicht sie aus, um die Blutungen für eine Weile zu stoppen. Ich glaube, ich spinne. Was machst du denn hier? Er hat uns hergeführt, Zuko. Will! Jane! Gut, dich zu sehen, Zuko. In Stichworten berichteten sich die Freunde, was ihnen widerfahren war, während Myxin um das Leben des Wissenschaftlers kämpfte. Für Sven Jansson dehnten sich die Minuten zu einer Ewigkeit. Nervös ging er auf und ab, blickte immer wieder zu dem kleinen Magier und lauschte den fremdartig klingenden Worten, die über seine dünnen Lippen drangen. Und dann war es vorbei. Myxin stand auf und blickte den Norweger ernst an. Ich habe getan, was in meiner Macht stand. Lebt er noch? Ja. Ich habe ihn in eine Art Stase versetzt. Seine Körperfunktionen sind auf ein Minimum reduziert. Wie lange wird er so durchhalten? Ein paar Stunden. Länger nicht. Oh. Wenigstens hat er jetzt noch eine Chance. Ich danke Ihnen, Mister. Wirklich. Woher plötzlich diese Menschlichkeit, Myxin? Ich hatte gerade nichts Besseres zu tun. Natürlich nicht. Wie ich sehe, hast du immer noch meine Dämonenpeitsche. Sie gehört nicht mehr dir. Ich kann mich nicht daran erinnern, sie dir geschenkt zu haben. Du hast mich auch nicht aufgefordert, sie dir wiederzugeben. Im Gegenteil. Nach dem Fiasko mit den Orkney-Inseln hast du dich ruckzuck verkrümelt. Gib sie mir wieder. Hol sie dir doch. Jetzt hört aber auf. Ihr benehmt euch wie Kleinkinder. Bill hat recht. Wenn wir uns jetzt streiten, hat der schwarze Tod schon gewonnen. Wir sollten uns lieber Gedanken darum machen, was das für Skelette sind. Wenn mich nicht alles täuscht, sind das exakte Kopien des schwarzen Todes. Nur, dass sie nicht ganz so groß sind. Also mir reicht die Größe. Vielleicht eine Schutzmannschaft? Möglich. Der schwarze Tod hat sich bestimmt gut auf diesen Kampf vorbereitet. Hey, seht mal. Da kommt Will. Na, geht es wieder? Ich möchte mich bei euch allen entschuldigen. Was ich getan habe, war mehr als dumm. Das war's. Andererseits kann wohl keiner von uns nachempfinden, was sie durchgemacht haben. Vielleicht hat der Rabe deine Lage ausgenutzt, um dich gegen uns aufzuhetzen. Mag sein. Jedenfalls war dieses Ding nicht meine Frau, das weiß ich jetzt. Können wir auf dich zählen, wenn es zum Kampf kommt? Ja. Aber ich möchte die hier nicht länger behalten. Um ein Haar hätte ich damit auf dich geschossen, Zuko. Denk nicht länger darüber nach. Es ist besser, du behältst sie noch etwas. Verdammt, was ist denn jetzt los? Die Skelette bewegen sich. Ja, sie bilden einen Kreis. Okay, Leute, der Tanz beginnt. Die Luft in dem Kreis, den die unheimlichen Gerippe mit ihren schwarzen Körpern beschrieben, begann plötzlich zu flimmern. Weißer Rauch stieg auf und verdichtete sich. Konturen schälten sich daraus hervor, die entfernt Ähnlichkeit mit zwei menschlichen Körpern besaßen. Das Flimmern wurde stärker. Lichtblitze durchdrangen den Nebel, gaben den Silhouetten mehr Kontrast. Und dann traten die Skelette zur Seite, öffneten den Kreis. Die erste Gestalt schritt aus dem Dunst. Es war eine in weiß gekleidete Frau mit langen, dunklen Haaren. Will Malmann stöhnte auf. Oh mein Gott. Es ist Karin. Zurück, Will. In dieser Frau dort ist kein Leben mehr. Lass dich nicht vom schwarzen Tod täuschen. Er will, dass du durchdrehst. Ja, in Ordnung. Da kommt noch jemand aus dem Nebel. Mensch, das ist doch... John! Kommt nicht näher, sie ist ein Dämon! Hör nicht auf ihn, Will. Er weiß nicht, wie sehr du mich vermisst hast. Wer bist du? Erkennst du mich denn nicht? Aus dem Jenseits habe ich beobachtet, wie sehr du um mich getrauert hast. Nein, das kann nicht sein. Jeden Abend hast du mein Bild angeschaut, hast mit mir gesprochen. Woher weißt du das alles? Weil ich da war. Weil ich deine Rufe gehört habe. Mein Gott. Diese Schlange dort kennt Wills Schwachstellen genau. Willst du mich nicht in deine Arme schließen? Nicht Will, sie lügt. Komm zu mir, damit es wieder so wird wie früher. Ich kann nicht. Noch hast du eine Chance. Ich kann dein Leben retten. Du musst nur meine Hand ergreifen. Was ist mit meinen Freunden? Mein Meister wird ihre Seelen dem Spuk übergeben und sich an ihrer Qual über Jahrtausende laben. Dein Meister? Für das Leben, das ich dir biete, wären die meisten Menschen bereit zu morden. Versuch es dir nur für einen Moment vorzustellen. Du gehörtest zum engsten Kreis des Schwarzen Todes. Nein! Er gäbe dir alles, was du dir wünschst. Nein! Macht, Reichtum, Geld, Frauen. Nein! Was ist, Will? Schockiert es dich, dass ich die Seiten gewechselt habe? Ich hätte schon viel früher erkennen müssen, dass du nicht aus dem Jenseits, sondern aus der Hölle mit mir in Kontakt getreten bist. Meine Liebe zu dir hat mich blind gemacht. Da siehst du es, Will. Liebe macht dich angreifbar und schwach. Töte sie ab. Komm zu mir und ich zeige dir, wie wunderbar ein Leben ohne den Ballast großer Gefühle sein kann. Also gut, Karin, wie du willst. Ich töte meine Liebe ab. Das Geschoss jagte in den Brustkorb der Untoten. Der Rückstoß schleuderte Karin Malmar nach hinten, doch sie fiel nicht. Zitternd hielt sie sich auf den Beinen, presste ihre Hände auf die Wunde, aus der eine dicke, schwarze Flüssigkeit hervorquoll. Du verdammter Drecksack! Möge deine Seele endlich Frieden finden. Will Malmann ließ den rechten Arm sinken. Die Mündung der Beretta zeigte zu Boden. Dann drehte er sich um und blickte beinahe flehend in die Gesichter seiner Freunde, als suche er nach Absolution für seine Tat. Es tut mir so leid, Will. Was habe ich getan? Du hast einen Dämon getötet, nicht mehr. Oh doch, es war mehr. Viel mehr. Wenn wir dir irgendwie helfen können? Ich möchte jetzt eine Weile allein sein. Will ich? Lass ihn, Jane. Er braucht jetzt Ruhe. Bill? Ja, John! Komm zu uns! Ich kann nicht. Eine Art Kraftfeld hält mich zurück. Das hat uns gerade noch gefehlt. Myxin, kannst du ihn da rausholen? Nie im Leben. Die Magie des Schwarzen Todes ist viel zu mächtig. Wartet einen Moment. Ich versuche es mit meinem Kreuz. Gerade als ich mein Kreuz unter dem Hemd hervorholen wollte, jagten gleißende Blitze rechts von mir in den Boden. Staub wölkte auf, die Erde zitterte. Ich musste das Gesicht abwenden, so sehr blendete mich das Licht. Und dann war es vorbei. Blinzelnd schaute ich wieder nach rechts und sah in zwei Augen, in denen das Feuer der Hölle loderte. Willkommen in meinem Reich, John Sinclair. Der schwarze Tod war gekommen. Er hielt seine gewaltige Todessense zum Schlag bereit in beiden Händen. In diesem Moment stiegen unzählige Gefühle in mir hoch. Angst war dabei, Genugtuung, Hoffnung und auch Zorn. Ja, ich hasste diese Ausgeburt der Hölle, die schon so viel Leid über die Menschen gebracht hatte. Ich spannte jeden meiner Muskeln, war bereit zum letzten Duell. Doch ich wusste, dass mein Erzfeind die Entscheidung herauszögern würde, bis er alle Trümpfe ausgespielt hätte. Sieh sie dir an, deine kostbaren Freunde. Sogar Myxin hat sich dir angeschlossen. Dabei weiß er genau, dass er keine Chance gegen mich hat. Sei dir da nicht so sicher, du... Halt dein dreckiges Maul! Ich werde dich ebenso vernichten wie die anderen! Nein, nicht! Was tust du da? Hör auf! Ah! der Sohn des Lichts hat Angst. Was hast du mit ihnen gemacht? Warum bewegen sie sich nicht mehr? Ich habe sie gelähmt. Du Feigling, ich... Hüte deine Zunge, Sinclair. Eine Beleidigung und ich spalte James' Kopf in zwei Hälften. Also gut. Du hast die Oberhand. Was willst du von mir? Das kommt darauf an, ob du bereit bist, für das Leben deiner Freunde zu sterben. Ah, jetzt verstehe ich. Du willst, dass ich mich dir als Opfer anbiete, damit du deine Macht vergrößern kannst. Und trotzdem bist du gekommen. Ja, das Leben meiner Freunde ist mir wichtiger als mein eigenes. Dann tu, was ich verlange. Und ich verspreche dir, sie nicht zu töten. Dann bring sie zurück. Wenn ich mit dir fertig bin. Nein, jetzt. Ich gebe meinen Unterpfand nicht aus der Hand. Du musst mir vertrauen oder zusehen, wie sie sterben. Wenn du mich belügst. Ich belüge dich nicht. Und jetzt komm. Dort oben auf der Spitze des Berges wird dein Leben enden. Die Skelette setzten sich in Bewegung, formierten sich links und rechts von mir. Gemeinsam verließen wir den Friedhof und innerlich atmete ich auf. Fürs Erste waren meine Freunde aus der Gefahrenzone. Natürlich dachte ich nicht im Traum daran zu kapitulieren. Den schwarzen Tod in Sicherheit zu wiegen, war nur ein Teil meines Plans. Und offensichtlich funktionierte er, denn mein Erzfeind schien nicht zu wissen, dass ich unter meiner Jacke den Boomerang trug. Schon nach wenigen Minuten erreichten wir einen kleinen Pfad, der hinauf auf den Berg führte. Mir war klar, dass nur einer von uns diesen Felsen wieder lebend verlassen würde. Jane? Jane, ich kann wieder sprechen. Ja, ich auch. Mein Körper ist völlig taub. Ich liege hier in einer ganz blöden Position. Habt ihr gesehen, was mit John passiert ist? Ja, er und der schwarze Tod sind weggegangen. Und die Skelette? Sind auch nicht mehr da. Warum verschwinden wir da nicht von hier? Scherzkeks. Dabei hat er recht. Maxine, du kannst aufstehen? Ich dachte, deine Magie würde hier nicht richtig wirken. Die Lähmung ist ein verhältnismäßig einfacher Zauber. Es ist typisch für den schwarzen Tod, dass er mich unterschätzt. Dann befreie uns. Los, worauf wartest du noch? Es tut mir leid, Jane. Ihr wäret mir keine Hilfe. Ich wusste es. Der Magier hat uns ausgetrickst. Es ist zu eurem Besten, Zuko. Im Kampf habt ihr keine Chance. Das musst du schon uns überlassen, du Dumpfbacke. Genau. John kann jede Hilfe gebrauchen, die er... Ich werd verrückt. Was ist? Bill! Siehst du das auch? Ach, du heilige Scheiße. Hey, Leute, ich kann nicht sehen. Da kommt eine dunkle Wolke auf uns zugeflogen. Das ist keine Wolke, sondern ein Schwarm. Die schwarzen Vampire? Ja, die schwarzen Vampire. Mit stolzem Blick empfing Myxin die ebenso imposanten wie furchterregenden Geschöpfe. Es waren menschliche Fledermäuse mit Flügelspannweiten von mehreren Metern, die dem Friedhof entgegenflogen. Jane hatte den Eindruck, eine Woge des Todes würde über sie kommen, als die Vampire direkt bei Myxin landeten. Im Gegensatz zu den massigen, muskulösen Körpern wirkte der Kopf ungewöhnlich klein. Dennoch waren die nadelspitzen Vampirzähne deutlich zu sehen, mit denen die Blutsauger tellergroße Wunden in die Hälse ihrer Opfer reißen konnten. Aus kleinen, tückischen Augen blickten sie auf die regungslos am Boden liegenden Menschen nieder. Und ihre Gesichter spiegelten pure Mordlust wider. Ich glaube, mir wird schlecht. Halt! Diese Menschen kämpfen an meiner Seite. Ihr werdet sie in Ruhe lassen. Obwohl, wenn ich es mir so recht überlege, könnt ihr später vielleicht über den Chinesen herfallen. Er nannte mich noch vor wenigen Sekunden eine Dumpfbacke. Ich nehme alles zurück. Meister, wir sind gekommen, die letzte große Schlacht für dich zu entscheiden. Wohlan, Goran. Der schwarze Tod versucht dort oben auf der Spitze des Berges den Sohn des Lichts zu vernichten. Eine Chance wie diese werden wir so schnell nicht noch einmal bekommen. Steige auf meinen Rücken, Meister, auf dass der Kampf mit dir an der Spitze beginne. Und jetzt, auf, ihr Vampire! Der Tod wartet auf uns! Der Aufstieg war kürzer als erwartet. Schon nach einer knappen halben Stunde hatten wir die Bergspitze erreicht, die zu einem kleinen Plateau auslief. Während die Skelette auf dem Pfad verharrten, betraten der schwarze Tod und ich die steinige Hochebene. Jetzt standen wir uns gegenüber, Auge in Auge. Ich fühlte mich in diesem Moment ungeheuer einsam und verlassen. Das gewaltige Skelett schien mir plötzlich unbesiegbar zu sein. Auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Was ist mit den Skeletten? Hast du Angst, ich könnte fliehen? Selbst wenn dir plötzlich noch einfallen sollte, mich zu bekämpfen. Dein Kreuz wird dir nichts nützen. Meine Leibgarde freut sich schon darauf, es dir zu nehmen. Ein rot-gelb leuchtender Nebel war plötzlich hinter meinem Erzfeind erschienen. Ich kannte das bedrohliche Glosen nur zu gut. Es bereitete die Ankunft von vier schrecklichen Dämonen vor. Und als ich die Pferdehufe hörte, wusste ich, dass die Horrorreiter gekommen waren. Meine Hand glitt unter die Jacke. Die Finger fanden den Boomerang. Mach den Kampf unfähig! Einer der Reiter galoppierte an, senkte dabei die Spitze der Lanze, bis sie auf meinen Brustkorb zeigte. Und er war schnell, zu schnell. Ich konnte meine Hand mit der Waffe nicht mehr rechtzeitig aus der Jacke ziehen. Hast du Schmerzen, Sinclair? Meine Schulter! Du hast ja keine Ahnung, was wir noch mit dir... Was ist das? Der schwarze Tod hielt inne, schaute über mich hinweg in die Ferne, während ich meine Hand auf die Wunde presste, aus der stoßweise Blut spritzte. Der Ohnmacht nahe drehte ich meinen Kopf nach hinten, sah verschwommen die geflügelten Wesen. Das darf doch nicht! Das ist dein Ende, schwarzer Tod! Vernichtet sie! Sie alle! John, wir schaffen es nicht! Der schwarze Tod ist viel stärker als früher! Wie durch Watte gefiltert hörte ich Myxins verzweifelten Hilferuf. Wankend kam ich auf die Beine und riss mein Hemd auf. Michael! Gabriel! Raphael! Uriel! Oh nein! Warum lasst ihr mich jetzt im Stich? Es hilft nichts, John! Du musst... In diesem Augenblick öffnete sich der graue Himmel. Zwei Wesen schossen aus dem Riss, stürzten sich auf den Magier. Sie sahen aus wie Engel. Nein, wie Todesengel. Es waren schwarz gekleidete Frauen mit brandroten Haaren und gewaltigen pechschwarzen Flügeln. Nein! Lasst mich! Ihr dürft mich nicht mitnehmen! Du hast verloren, Myxin. Asmodina wird sich bald deiner annehmen. Die Todesengel hatten Myxin und Goran mitgerissen. Und plötzlich begriff ich, warum die Vampire dem schwarzen Tod nichts anhaben konnten. Er hatte sich mit Asmodina verbündet und damit seine Macht potenziert. Alles, was mir jetzt noch blieb, war zurück zum Friedhof zu laufen und meine Freunde zu beschützen. Doch nach den ersten Schritten spürte ich, wie mir die Beine versagten. Die Wunde in meiner linken Schulter war zu tief. Und zum ersten Mal in meinem Leben verlor ich die Hoffnung. Kraftlos sackte ich in die Knie und verfolgte mit Tränen in den Augen den Untergang der schwarzen Vampire. Wir hatten verloren. Und jetzt wirst du sterben, Sohn des Lichts. Der schwarze Tod schwebte mit erhobener Sense in meine Richtung. Das Rot in seinen Augenhöhlen leuchtete intensiv wie nie zuvor. Sein ganzer Körper war über und über mit schwarzem Blut besudelt und seine Skelettfratze strotzte nur so vor Euphorie. Nein, diesem Dämon würde ich mich nicht kampflos ergeben. Mit letzter Kraft zog ich den Boomerang hervor. Weit holte ich aus, während der schwarze Tod im gleichen Rhythmus die Sense schwang. Und dann schnellte mein Arm nach vorne. Die Welt schien für einen Moment stillzustehen. Mitten in der Bewegung war der schwarze Tod erstarrt. Die Sense hatte nur wenige Zentimeter vor meinem Kopf gestoppt. Sekundenlang standen wir regungslos einander gegenüber, bis der Rumpf des schwarzen Todes zu Boden fiel. Und dann brach das Inferno los. John? John, hörst du mich? Hey! Verdammt, John, das kannst du mir nicht antun, hörst du? Werd wach! Was? Oh, Gott sei Dank. Er ist noch bei uns. Wir dachten, du wärst in ein Koma gefallen. Wo bin ich? Immer noch auf dem Berg. Wir haben von Weitem den Kampf beobachtet. Das heißt, eigentlich haben Jane und Bill den Kampf gesehen. Es war ein schreckliches Gemetzel. Wir hörten nur die Schreie, bis es plötzlich eine gewaltige Explosion gab. Und genau in diesem Moment konnten wir uns wieder frei bewegen. John, ist der Schwarze tot? Ja, ich habe ihn vernichtet. Endgültig. Wie? Mit einem magischen Bumerang. Mit diesem Bumerang? Er ist noch da? Ja, er lag hier auf dem Boden. Oh Mann, das muss man erst mal verdauen. Wie fühlst du dich? Ich weiß nicht, eigentlich müsste ich mich viel schlechter fühlen. Meine Schulter... Die haben wir schon versorgt. Ich weiß ja nicht, was dich verletzt hat, aber die Wunde hatte sich bereits geschlossen, als wir hier ankamen. Es war eine Lanze. Einer dieser Horrorreiter hatte sie geworfen. Ob das bedeutet, dass die Reiter ebenfalls vernichtet sind? Möglich. Oh mein Gott, Arthur wird wach! Dann lässt die Stase nach. Er muss sofort in ärztliche Behandlung. Und wo sollen wir die herzaubern? Ich... Verdammt, was ist denn jetzt schon wieder? Wo kommt plötzlich die Kälte her? Irgendetwas stimmt hier nicht. Seht nur! Wir blickten uns verwirrt um. Der Friedhof, der Dschungel, sogar der Berg, auf dem wir uns befanden, alles wurde plötzlich transparent. Das Reich des Schwarzen Todes löste sich buchstäblich auf und die allgegenwärtigen Grautöne wurden von einem hellen Weiß überstrahlt. Wir alle mussten blinzeln, denn die Lichtflut schmerzte in den Augen. Einen Moment lang fürchtete ich schon, mein irdisches Dasein hinter mir gelassen zu haben. Doch dann spürte ich eine wohlige, unverwechselbare Wärme auf meiner Haut. Leute, seht nur, die Sonne scheint. Mein Gott. Wo sind wir hier? Am Südpol. Wir sind wieder an der Oberfläche. Ja. Allerdings hat sich unsere Situation dadurch nicht sonderlich verbessert. Oh doch, für mich schon. Lieber erfriere ich in meiner Welt, als dass ich in einer anderen Dimension von einem Saurier gefressen werde. Wer sagt denn, dass wir erfrieren müssen? Du hast ein Handy dabei? Treband XP Edition 2000. Das Ding wird vom CIA als Waffe ein... Stuft. Was ist? Scheiße, ich krieg kein Netz. Kein Wunder, am Südpol. Na toll, und was machen wir jetzt? Psst, hört mal. Was denn? Ich glaube, ich höre einen Helikopter. Ja, jetzt höre ich es auch. Sehen Sie! Ha, Mann, das sind wirklich Hubschrauber! Hey! Yeah! Hallo! Kommen Sie zu uns! Sie haben uns gesehen! Das sind unsere Maschinen! Bestimmt suchen die nach Arthur und mir! Mensch, John! Wir sind gerettet! John? John! Lass ihn schlafen, Jane. Wenn einer das Recht hat, seine Rettung zu verschlafen, dann er. Da kommen Sie!